Erstes Kapitel: Das religionspsychologische Rätsel des babylonischen Exils der Kirche. Warum ist die Geschichte des Mittelalters gefälscht worden? Wäre ich als Geschichtsforscher Relativist, so würde ich mich nun, um die versteckte Ursache der Aktion ausfindig zu machen, auf die Suche nach Akten begeben. Was nicht in den Akten steht, existiert bekanntlich nicht als historisches Faktum in der Welt, sagen die Historiker. Das stimmt auch betreffs wirklicher, unverfälschter Geschichte nämlich. Aber im Überlieferungszeitraum der gefälschten mittelalterlichen Geschichte verliert dieser Satz seine Gültigkeit. In den Bezirken gefälschter Historie herrschen andere Gesetze, sind andere Maßnahmen erforderlich, um die Wahrheit zu finden. Denn das Wesen gefälschter Historie äußert sich gerade darin, dass die Akten gefälscht sind. Gar annehmen zu wollen, über die heimlichste aller heimlichen Tatsachen der Geschichtsfälschungsaktion, das heißt über die Ursache des Unternehmens, schön angelegte Aktenstücke in den Archiven aufstöbern zu können, das wäre reichlich naiv gedacht. Der Aktenbeweis scheidet also für unser Thema völlig aus. Die relativistischen Historiker werden angesichts solcher fatalen Sachlage die Achsel zucken, die Hände resigniert in den Schoß legen und uns versichern: In diesem Falle kann man nichts unternehmen, ohne Aktenbasis ist jede Suche nach der Ursache der Aktion aussichtslos. Nun ist es allerdings klar, eine Basis für die Untersuchung muss vorhanden sein. Ganz ohne Unterlage, in freier Luft, kann nur die Fantasie spazieren gehen. Der kritische Geist dagegen muss einen festen Boden unter den Füßen haben. Auch meine Untersuchungen über den Anlass der Aktion müssen sich irgendwo und irgendwie auf der Ebene einer objektiv gegebenen Realität bewegen. Mögen mir die Historiker auch immer bereitwilligst meine angeblich monströsen Behauptungen vorhalten, ich kann ihnen, wenn sie es selbst noch nicht bemerkt haben sollten, versichern, dass ich mindestens ebenso kritisch und unerbittlich objektiv denke wie sie. In ihrer absoluten Neuartigkeit mögen meine Behauptungen manchem Ohre monströs klingen. Doch man darf versichert sein, dass ich kein Ergebnis aufstelle, das nicht durch das Feuer härtester Kritik hindurchging. Die Relativisten gebärden sich zwar so, als herrsche in dem Ofen ihrer herkömmlichen Vergleichskritik eine ungeheuer große kritische Hitze, die am historischen Untersuchungsmaterial alle unechten Bestandteile dahinschmelzen lasse. Aber dies kritische Hitzegefühl beruht, wie ich gezeigt habe, auf purer Einbildung. Wer Echtes von Unechtem scheiden will, muss notgedrungen die blinde Vergleichskritik verabschieden und sich der absoluten Methode bedienen. Diese Methode, deren Wesen bekanntlich in der Konfrontierung des historischen Materials mit der lebendigen Erfahrung besteht, wird auch in den folgenden Untersuchungen angewandt werden. Oben wurde gesagt, Akten, die uns über die Ursache der Fälschungsaktion Klarheit verschaffen könnten, werden wir vergeblich aufzustöbern hoffen. Nichtsdestoweniger gibt es Möglichkeiten genug, der tief verborgenen Ursache auf die Spur zu kommen. Diese Möglichkeiten stecken in der Quellenmasse der gefälschten Überlieferung. Da die Fälschungsaktion zeitlich in der Epoche von etwa 1400 bis 1500 stattfand, so müssen die Ursachen der Aktion zeitlich unmittelbar vor der Aktion wirksam gewesen sein. Das heißt, die Ursachen müssen in der gefälschten Geschichte der Zeit von etwa 1300 angesucht werden. Meine Aufgabe besteht also darin, den Scheinwerfer der absoluten Kritik auf die Geschichte um das Jahr 1300 einzustellen. Ins erste Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts fällt nach Aussage der Quellen ein kirchenpolitisches Ereignis von einzigartiger Bedeutung. Etwas Merkwürdiges und Ungeheuerliches geschah in der Christenheit. Eines Tages nämlich stand der päpstliche Stuhl in der christlichen Welthauptstadt leer. Er stand nach einem Jahre noch leer und blieb sogar viele Jahre, ja Jahrzehnte hindurch leer stehen. Was war vorgefallen? gab es denn keinen Statthalter Christi, keinen Nachfolger des Apostelfürsten Petrus, keinen Papst mehr? Sonderbar, es gab wirklich noch immer einen Papst. Aber die Christenheit sah jetzt den Papst weit ab vom ewigen Rom in einer südfranzösischen Stadt in Avignon residieren. Was war vorgefallen? Was hatte diesen Wechsel der päpstlichen Residenz verursacht? Man stelle sich vor, der römische Bischof in der französischen Stadt Avignon. War denn so etwas überhaupt vorstellbar? Um Gottes Willen, ihr Christenleute, was war eigentlich vorgefallen? Aber fragen wir doch einmal die Historiker nach der Ursache des aufsehenerregenden päpstlichen Wohnungswechsels. Die Historiker belehren uns, der am 5. Juni 1305 gewählte Papst Clemens V. hat die Verlegung der päpstlichen Residenz von Rom nach Avignon verschuldet. Clemens war von Geburt Franzose. Der Gewählte, der sich als Bischof von Bordeaux auf einer Visitationsreise befand, nahm die Wahl an. Anstatt aber der Bitte der Wähler gemäß nach Italien zu kommen, beschied er dieselben, nämlich die Kardinale, zu seiner Krönung nach Lyon. Der Papst entschloss sich nach der Krönung nicht nach Italien zu reisen, sondern in Frankreich zu bleiben. Damit begann die Zeit der Residenz der Päpste in Frankreich, das 70-jährige Exil, die babylonische Gefangenschaft der Nachfolger Petri.